In Downing Street No. 10 ging es heute zu wie im Taubenschlag. Theresa May macht ernst mit ihrer Ankündigung, im festgefahrenen Brexit-Streit nach einem parteiübergreifenden und damit mehrheitsfähigen Kompromiss zu suchen. So wie die Premierministerin es gestern Abend nach dem überstandenen Misstrauensvotum erklärt hatte. Es sei nun Zeit, so der Appell von May, die eigenen Interessen hinten anzustellen. We must all work constructively together to set out what Parliament does want. That's why I'm inviting MPs from all parties to come together to find a way forward. This is now the time to put self-interest aside. Und doch können die vielen Treffen, darunter mit Ministern und Spitzenleuten der eigenen Partei, aber auch mit der nordirischen DUP sowie diversen Oppositionspolitikern nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bislang kaum Fortschritte gibt. Obwohl May schon am kommenden Montag einen Plan B präsentieren soll, über den dann das Parlament am 29. Januar abstimmen wird. Die Verschiebung des Abstimmungstermins heute deuten Beobachter ohnehin als den Versuch von May, den Druck auf die eigenen Reihen, aber auch auf Labour weiter zu erhöhen, um angesichts eines näherrückenden Brexits ganz ohne Deal am 29. März doch noch eine Mehrheit für das abgelehnte Abkommen mit der EU zu bekommen. Was letztlich bedeuten würde, Plan B ist eigentlich weiterhin Plan A. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte ohnehin schon gestern Vorbedingungen für ein mögliches Treffen mit May gestellt, nämlich eine klare Absage der Regierung an einen No-Deal-Brexit. May ist darauf jedoch nicht eingegangen. Entsprechend deutlich fiel heute die Reaktion von Corbyn aus. Last night's offer of talks. Das Angebot gestern Nacht an die Oppositionsführer ist einfach nur ein Trick. Denn kurz darauf hat die Regierung klargemacht, dass sie nicht bereit ist, die Option No-Deal-Brexit vom Tisch zu nehmen. Corbyn steht allerdings selbst innerparteilich mächtig unter Druck. 71 Labour-Abgeordnete hatten sich gestern öffentlich für ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen. Und laut neuen Umfragen machen sich dafür auch 78% der Labour-Anhänger stark. Corbyn setzt dagegen weiterhin auf Neuwahlen, schließt aber zumindest öffentlich auch ein zweites Referendum grundsätzlich nicht mehr aus. Bei den Tories sorgten unterdessen Spekulationen für Aufregung, May sei bereit, der Labour-Forderung nach einer Mitgliedschaft in einer Zollunion mit der EU auch nach einem Brexit nachzukommen, um so endlich Fortschritte in die festgefahrenen Gespräche zu bringen. Der Aufschrei bei den Tory-Hardlinern kam prompt, könnte doch Großbritannien bei einem solchen Soft-Brexit keine eigenen Handelsverträge mehr abschließen. Wenn die Premierministerin ihre Zusage bricht und eine Zollunion anstrebt, dann droht uns wohl eine Spaltung der Partei, betont etwa der konservative Steve Barker. Und so gibt es auch am Tag 1 der Sondierungsgespräche kaum Fortschritte. Klar ist nur, einen No-Deal-Brexit, also einen harten Brexit, lehnt das Unterhaus mehrheitlich ab. Für alle anderen Optionen ist bislang weiterhin keine Mehrheit in Sicht.